Ein elegant gekleideter Herr von aristokratischer Haltung steht vor dem Hawthorne Inn in Chicago und sieht hinauf zu einer Reihe vergitterter Fenster. Er steht eine ganze Weile so da, was die Aufmerksamkeit der grobschlächtigen Männer erregt, die zigarettenrauchend vor dem Eingang des Hotels stehen. »Hier gibt's nichts zu sehen, Freundchen, also verzieh dich«, raunt einer dieser Leibwächter ihn an. »Man hat mir gesagt«, erwidert der Herr, »dies sei das Hotel, in dem ich Mr. Capone treffen kann, oder zumindest jemanden, der mich zu ihm bringen wird.« Erstaunt über die Gelassenheit des piekfein gekleideten Gentleman ist der schwere Junge nicht sicher, wie er reagieren soll. Den merkwürdigen Fremden einfach davon zu jagen, könnte ein Fehler sein. »Wer hat Ihnen das gesagt?« »Das ist nicht wichtig«, lautet die Antwort. »Darf ich fragen, ob meine Information korrekt ist, oder ist dies nicht das Hotel, wo ich Mr. Capone treffen kann?« »Was wollen Sie von Mr. Capone?« »Es handelt sich um eine Angelegenheit, die ich nur mit ihm persönlich besprechen kann. Von Gentleman zu Gentleman.« Ein paar Wortwechsel später ist der Weg frei zu Al Capone, dem mächtigsten und brutalsten Mafia-Boss Amerikas. Der Mann, der ihn zu sprechen begehrt, ist Graf Victor Lustig. Sein selbstsicherer, fast hochnäsiger Auftritt hat den Leibwächter so verunsichert, dass er es für ratsam hält, ihn lieber zu seinem mächtigen Boss zu bringen, als einen Fehler zu riskieren, den er später bitter bereuen könnte. Der Gangsterboss Al Capone ist schlechter Laune, als Victor Lustig, nach der üblichen Abtastung auf versteckte Waffen, sein Allerheiligstes betritt. Ganz europäischer Aristokrat trägt Victor sein Anliegen vor. In gewählter Sprache, unterstützt von vornehmen Gesten, beschreibt er ein kompliziertes Börsenmanöver, mit dem er jede ihm anvertraute Summe innerhalb von 60 Tagen an der Wall Street in New York verdoppeln wird. »Was ist das Minimum?« fragt Capone, sichtlich beeindruckt von der Seriosität und Noblesse des Grafen. $50,000. Capone zögert nicht lange und blättert 50 Scheine auf den Tisch. Dass der fremde Edelmann die Absicht haben könnte, ihn zu betrügen, hält er für ausgeschlossen. Denn allein der Versuch würde bedeuten, dass er als durchsiebte Leiche in einer dunklen Nebengasse endet. »Sie wissen, wer ich bin«, sagt der Gangster zur Untermauerung dieser Tatsache und betätigt dabei einen Knopf auf seinem Schreibtisch. »Wenn es ums Geschäft geht, verstehe ich keinen Spaß.« Ein Element der Holzvertäfelung zur Rechten von Victor Lustig fährt zur Seite und gibt den Blick auf eine Wandnische frei, in der ein Mann mit einer Maschinenpistole im Anschlag sitzt. »Ich weiß, wer Sie sind, und ich denke, ich habe verstanden«, erwidert der Graf in perfekter Gelassenheit, während er das Geld vom Tisch nimmt und in die Innentasche seines Smokings steckt. Dann lächelt er höflich und verabschiedet sich formvollendet. Die Audienz ist zu Ende. Victor Lustig rührt das Geld des zweifellos skrupellosesten Killers der Vereinigten Staaten von Amerika in den folgenden 60 Tagen nicht an. Das Börsenmanöver hat er sich nur ausgedacht, um Capone dazu zu bringen, ihm die hohe Summe anzuvertrauen. Er hat weder vor, mit dem Geld zu spekulieren, noch es auf irgendeine andere Weise zu verdoppeln. Sein Plan läuft auf etwas ganz anderes hinaus. Eine Woche nach Ablauf der 60-Tage-Frist lässt er sich in einschlägigen Bars sehen. Al Capones Leute wissen damit, dass er wieder in der Stadt ist. Wenig später richtet ein Barkeeper ihm aus, der oberste Schuldeneintreiber Al Capones habe nach ihm gefragt. Für Victor das Signal, seinen Plan zu vollenden. Erneut steht er vor dem Hawthorne Inn und verlangt, zu Mr. Capone vorgelassen zu werden. Da man sich gut an ihn erinnert, wird er lediglich nach Waffen abgetastet und dann vorgelassen. »Wo haben Sie gesteckt? Die 60 Tage sind verdammt noch mal längst vorbei«, brüllt Capone ihn an, noch während er den Raum betritt. Der Graf schaut schuldbewusst und sagt, »Es tut mir wirklich leid, Mr. Capone. Es gab ein paar unvorhergesehene Schwierigkeiten. Aus dem Projekt ist leider nichts geworden.« Rasend vor Wut, weil er sich um sein Geld betrogen glaubt, streckt Capone seine Hand nach dem lebensgefährlichen Knopf auf seinem Schreibtisch aus, als der Graf ohne Hast in seine Brusttasche greift und ein Bündel Geldscheine hervorzieht. »Ich bin untröstlich, Mr. Capone, dass ich den zugesagten Gewinn für Sie nicht habe realisieren können und hoffe, Sie werden mir das nicht nachtragen.« Gleichzeitig legt er die $50,000, die er gut 2 Monate zuvor von Capones Schreibtisch genommen hatte, wieder dorthin zurück. Damit hat der König der amerikanischen Unterwelt nicht gerechnet. Er war sicher, der Graf wollte ihm mitteilen, das Geld sei verloren. Ungläubig nimmt er die Scheine und starrt sie an. Victor Lustig verbeugt sich leicht und geht langsam in Richtung Tür. »Das Geschäft ist auf eine so verteufelte Weise schiefgelaufen, dass ich Ihnen die Einzelheiten ersparen möchte. Und mir selbst auch. Es hat mich so gut wie ruiniert. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihre Zeit so ergebnislos in Anspruch genommen habe.« »Warten Sie«, sagt Capone, als der Graf die Tür erreicht. »Verdammt nochmal! Sie sind ein ehrlicher Kerl. Und jetzt sind Sie pleite?« »So gut wie«, antwortet Victor Lustig in tadelloser Würde, die er gleichzeitig auf eine Weise zerknirscht spielt, dass sie ein echt empfundenes Mitgefühl im mächtigen Gangsterboss weckt und ihn dazu bringt, aus dem eben zurückerhaltenen Geldbündel ein paar Scheine herauszuziehen und dem Grafen zu überreichen. »Hilft Ihnen das?« »Sehr, sehr«, sagt Lustig. »Sie sind ein Gentleman, Mr. Capone. Haben Sie vielen Dank.« Es folgt eine elegante Verbeugung, dann ist er zur Tür hinaus. Und stolz wie selten in seinem Leben. Der mit Abstand riskanteste Plan seiner Laufbahn ist gelungen. Er hat dem gefährlichsten Gangster Amerikas $5,000 abgeluchst und ist am Leben.